Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 455 Google Input ohne Output. Die Google I.O. 2019 am 7. Mai, das wird ein kleines Thema sein oder das große Thema eigentlich, ja. Und natürlich was anderes noch, was Gmail betrifft, auch da sehr interessante Sachen. News gab's, naja, ich habe zwar ein paar Sachen zusammengetragen, aber ehrlich gesagt, so richtig vom Hocker hauen mich die Dinger nicht. Außer vielleicht noch Huawei P30 Pro. Ja. In der Community ging es auch wieder rund. Ich weiß nicht, wie lange ich mich heute damit beschäftigen kann. Schauen wir mal. Und App der Woche gibt es natürlich auch wieder. Eigentlich war das ja die App der letzten Woche, aber dazu komme ich noch. Gut, Google I.O. 2019 am 7. Mai. Was erwarte ich mir hiervon? Ehrlich gesagt, ich bin nicht so positiv gesinnt, wie auch bei den letzten Events von Google immer wieder. Das Beste, was wir von der I.O. erwarten können, ist vielleicht etwas Neueres oder etwas mehr über dieses Stadia Gaming System oder dieses Projekt, das da auf den Weg gebracht werden soll demnächst. Und das wird eigentlich das so ziemlich das Interessanteste sein. Ja. Was auch noch von einigen erwartet wird, ist das ist ein Pixel 3a, also so eine Sparversion. Also ich weigere mich darüber überhaupt zu sprechen, weil so ein Dreck. Ja, also, nee, das tut mir furchtbar leid. Wer sowas kauft, der, ich weiß nicht, was ich da noch dazu sagen soll. Ich sag nichts mehr dazu, sonst werde ich noch sehr ausfallend. Ja, ich kann es nicht begreifen, sowas. Egal. Gut. Ansonsten wird es das, es tut mir furchtbar leid, dass ich das sagen muss, dasselbe Geschwurbel wie in den letzten in 2 Jahren. Die Entwickler werden natürlich hier im Mittelpunkt stehen, das ist ganz klar. Und das ist ja auch so, dass das eben eine Entwicklermesse ist, also eine Entwicklerveranstaltung ist. Google I.O. Da werden Entwickler motiviert, ja, mit Vorstellung auch bei der Keynote beispielsweise von neuen Sachen, ja, oder es werden diesen Entwicklern neue Möglichkeiten dargeboten, um sie eben da bei Laune zu halten, ja. Und ich habe aber das Gefühl so langsam, dass das sehr viel Input kommt, aber wenig Output von Google. Ja. Das mag an Entwickler vielleicht anders das sehen, ja, bei dieser Geschichte ganz klar. Dennoch, man kann sagen, in den letzten 2 Jahren hat Google nichts mehr auf die Beine gestellt. Ja, gar nichts mehr. Was wirklich bahnbrechend ist. Es ist nur noch Makulatur, was da abgeht. Und für den Konsumenten ist das natürlich nicht besonders berauschend. Es fängt aber hier bei den Entwicklern natürlich an. Ja. Die Entwickler, die sehen hier Stillstand, die kriegen zwar neue Tools an die Hand, aber was soll man jetzt mal mit diesen Tools machen? Wo sind denn die Perspektiven? Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sieht es momentan mau aus. Ich muss mir mal vorstellen, wie viel Vorsprung Android gegenüber iOS hat. Also während iOS bei jetzt, glaube ich, 12% oder 13% rumtümpelt, oder waren es 15%, ich weiß nicht, also so um den Dreh rum jedenfalls, ja, ist Google bei, glaube, zwischen 74% und 76% Marktanteil. Das ist, sagen wir mal, so, wenn man das sieht, da müsste eigentlich alle müssten für Android arbeiten. Ja, und nur so hin und wieder, ne, gibt es mal ein iOS-Programm. Die Tatsache, dass das nicht so ist, dass es immer noch große Studios gibt, die zuerst für iOS programmieren, zeigt, dass hier Google versagt hat. Und zwar nicht nur, weil sie den Entwicklern keine Perspektiven bieten, sondern auch, weil sie versäumt haben, die Entwickler zu motivieren, exklusiv und auch zuerst für Android zu programmieren. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, weil das ist natürlich ein anderes Problem, aber wir sind an einem Punkt angelangt, wo das Momentum von der Entwicklung jetzt auch noch wegfällt. Ja, was soll denn dann noch übrig bleiben? Wisst ihr, die jahrelang hieß es bei den Entwicklern, wir müssen auf jeden Fall bei Android ganz, ganz arg dranbleiben, da kommt noch was. Ja, jetzt ist zwar der Marktanteil ist jetzt da, aber irgendwie kommt ja doch nichts mehr. Ja. Und das ist ein ganz großes Problem. Ja, ich weiß. iOS-Zahlen rückläufig. Erste Mal, wo Apple weniger iPhones verkauft hat. Ja. Unfassbar. Chaos bricht aus. Ja. Und eigentlich bräuchten wir diese Unterhaltung gar nicht zu führen, weil die Entwickler, die müssen, wenn sie Geld machen wollen, müssen die früher oder später die Programme auch auf Android bringen. Aber alleine schon diese Demütigung, dass obwohl iOS im Prinzip keine Rolle mehr spielt, marktanteilsmäßig, dass da noch zuerst für dieses System programmiert wird, das zeigt eine klare Einstellung von den Entwicklern und das kann es ja nicht sein. Wer solche Entwickler hat, der braucht ja keine Feinde mehr. Ja, das heißt, diese Entwickler, die werden bei der erstbesten Gelegenheit, werden die Google den Rücken kehren. Und die Google I.O. soll die eigentlich da sein, die Euphorie immer wieder zu wecken, sowohl, und das sage ich ganz bewusst, sowohl bei den Entwicklern, dass die noch mehr auf Android setzen, ja, dass die sehen hier, Google macht was, Google bringt euch die Sachen, Google bringt euch die Möglichkeiten, ja, Google hat die Ideen, Google gibt die Innovationen, auch die Impulse an die Verbraucher, ja, und darauf könnt ihr aufbauen. Hier habt ihr eine Zukunft, hier habt ihr eine Perspektive. Und im Momentan, naja, was soll ich sagen? Die Verbraucher haben null Perspektive mehr bei Google, die sehen immer nur, wie Dienste geschlossen werden. Ja, wie immer mehr Google-Sachen wegfallen und wo die Probleme momentan auftauchen. Das müssen wir vorstellen, ein Kernprodukt von Google ist Google Drive. Ich habe seit vielen Tagen massive Probleme mit Google Drive. Jedes Mal, wenn ich mich in meinem Browser auf diese Seite begebe, Drive von google.com, kriege ich eine Fehlermeldung, dass ich nicht angemeldet bin. Natürlich bin ich angemeldet. Ich gehe ja mit dem Chrome rein, wird es sowieso automatisch angemeldet, dann sehe ich auch, dass ich angemeldet bin. Es kommt eine Fehlermeldung. Den Requester, den kann man auch nur ein paar Mal wegklicken. Ja. Dann kommt er, das Bild flackert, wird dauernd aufgebaut, geht weg, dann kommt er wieder, geht weg, kommt er wieder, geht weg, kommt er wieder und so weiter und so weiter. Das geht dann so lange, bis ich das Tab schließe, ja, nochmal neu öffne und dann in 80% der Fällen funktioniert es dann, wenn nicht, muss es nochmal schließen und nochmal öffnen und dann geht's. Was soll ich denn dazu sagen? Es ist ein Kernprodukt. Ich meine, ich weiß offenbar, woran es liegt. Ich habe mir das schon gedacht, weil wenn ich in einen bestimmten Bereich gehe von einem Login, ja, dann kann ich nämlich sehen, dass da gehen ein Requester auf im Google Plus Design. Wenn ich den anklicke, stürzt die Oberfläche komplett ab. Ja, und ich vermute mal, dass da die Abschaltung der Google Plus API auch bei Google Drive für Probleme sorgt. Google hat seine Dienste offenbar nicht mehr unter Kontrolle. Ja, ich weiß, diese Abschaltung von Google Plus ist ein Riesending, aber das hat schon einen anderen Bereich der Dienste betroffen, da war auch Gmail teilweise davon betroffen. Ja? Und jetzt hat diese Abschaltung der API auch noch Probleme bei Google Drive verursacht. Was ist denn hier los? Was darf einfach nicht passieren? Google ist keine kleine Klitsche. Das muss klappen. Ja? Millionen von Menschen sind angewiesen auf das einwandfreie Funktionieren von Google Drive. Das hat Google propagiert. Die haben uns erklärt, die Cloud ist der neue Scheiß. Die Cloud ist die Zukunft. Ja? Hier, ihr braucht doch gar keinen Speicher mehr. Ja? Ihr braucht doch gar nichts mehr. Hier habt ihr doch alles drin. Chromebook hier geht rein, fertig, alles wunderbar. Ne? Ihr braucht keinen Computer mehr in dem Sinne. Und dann fällt Google Drive aus. Hier. Yeah. Das ist natürlich toll. Ne? Nun klar, was hat's mit der Google I.O. zu tun? Ich weiß nicht. Genau dieser Innovationsstillstand wird uns wieder begegnen, befürchte ich. Wie gesagt, der einzige Lichtblick wird das Stadia sein und ansonsten wird es ein Gebrabbel geben ohne jeglichen Inhalt. Wir werden viel über Android Q hören, natürlich nicht darüber, ob jetzt ob die Zerstörung, die mit Android Oreo die Zerstörung der vernünftigen Nutzung, die durch Oreo angestoßen wurde und sich in Android Pie fortsetzt, ob das auch bei Android Q so sein will. Ich befürchte es, wenn ich dieses dumme Gelaber höre, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses dumme Gelaber höre über Digital Wellbeing, ja, und der neue KI-Stromsparmodus, den Mist haben die doch schon bei Android 9 nicht hinbekommen, ja. Jetzt soll es bei Android Q noch intensiver werden. Meine Güte. Ja. Ich kann es einfach nicht begreifen, wie sukzessiv ein gutes, funktionierendes System kaputt gemacht wird wegen den verkappten Vorstellungen von ein paar Idioten bei Google. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Ja. Wie ist die Agenda von diesen Menschen, die dort bei Google verantwortlich sind. Was wollen die? Wollen die die Welt verändern dahingehend, dass sie das zerstören, was sie aufgebaut haben, weil sie der Meinung sind, man soll es nicht mehr so häufig nutzen? So kommt es mir gerade vor. Ja. Und ja, mal sehen, wie es wird. Ich weiß noch nicht, ob ich mir den Livestream antue. Gut, so wie ich mich kenne, werde ich doch reingucken, ja, weil ich ja neugierig bin. Bei der Game Developers Conference habe ich mir die Keynote mit Sundar Pichai nicht live angesehen. Da war mir die Zeit dafür zu schade. Wobei, wie gesagt, das noch das vielversprechendste ist, was momentan Google wohl im Petto hat. Ja. Und da eben die Google I.O. sowieso nur eine Entwicklerveranstaltung ist, bin ich halt sehr, sehr skeptisch, dass da was Interessantes dabei herauskommt für die Konsumenten. Denn auch das muss ich sagen, auch was Google mal hin und wieder auch richtig gemacht hat und auch bei der I.O. dann positiv rübergebracht hat, wurde von den Entwicklern nicht wahrgenommen. Es ist nichts draus gemacht worden. Stellt euch mal vor, eins der vielversprechendsten Projekte, die schon vor vielen Jahren angefangen hat von Google, ist Augmented Reality. Bis jetzt ist nichts Vernünftiges dabei herausgekommen, außer die Spiele von Niantic. Sonst nichts. Was hat man, was Google selbst gemacht hat, so in der Kamera, ja, so ein paar Spielereien, wo man sich so ein paar Stormtrooper in die Wohnung stellen kann, virtuell, ja, und dann da Fotos davon machen kann. Das war's. Leute, was da Möglichkeiten vorhanden sind, was dort Möglichkeiten vorhanden wären für jeden Entwickler, die könnten AR-Applikationen machen, die euch die Schuhe ausziehen, ja, die virtuelle Realität mit der tatsächlichen Realität verschmelzen in eurer Kamera. Das könnte möglich sein. Wir könnten so viele tolle Sachen haben. Wir könnten das ultimative Lexikon haben, nur durch Zeigen von euer Smartphones auf ein bestimmtes Ding und ihr kriegt alle Informationen über dieses Ding, was möglich ist. In Echtzeit. Wäre alles möglich. Geht nicht. Geht nicht. Die Entwickler machen nichts. Entwickler sehen keine Perspektive. Warum? Weil vielleicht Mitschuld von Google, ich weiß nicht, wobei ich hier bei diesem Thema Augmented Reality den einzig und allein den faulen Entwicklern die Schuld gebe. Ganz Entschuldigung, ja, dass ich das so sage, aber so ist es nun mal. Die einfach nicht erkennen können oder nicht erkennen wollen, dass das ein großes Feld ist. Gut, weiß nicht, wie es aussieht mit Geld. Ja, kann man damit Geld machen? Weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht nicht. Aber das kommt ja immer drauf an. Aber also Niantic hat jedenfalls Geld gemacht mit Augmented Reality. Ja. Dennoch muss man ganz klar sagen, das ist das einzige, einzige geblieben bisher, was groß ankam. Ja. Dabei ist das schon längst marktreif, ist längst machbar. Und die Entwickler pennen. Ne? Aber vielleicht hat eben Google auch da einen kleinen Fehler gemacht, weil sie eben das nicht gehypt hat. Google hat eine Verantwortung, die müssen das nicht nur hypen bei sich selbst, die müssen nicht nur die Funktionen, die Bibliotheken bereitstellen, sondern die müssen auch massiv investieren, um die Entwickler zu begeistern und dann nochmal, noch massiver investieren, um die Benutzer zu begeistern. Die Benutzer müssen danach fragen. Die müssen sagen, Leute, ich will. Ja. Und dann kommen die Entwickler und sagen, Moment, wir kriegen so coole Tools zur Verfügung stellen, die Leute wollen das. Ja. Google sagt auch, es ist total cool. Also machen wir es. Ja, machen wir was. Zack. Und dann wird es angestoßen. Ja. Jetzt ist so, Google interessiert sich nicht für die Endkunden, gar nicht, die machen gar nichts, ja, die Leute sagen, Augmented Reality, ja, KI kommt mir nicht ins Haus, ne, weil die überhaupt gar keine Ahnung haben, was das ist, Augmented Reality, ne, die anderen stellen sich vor, das ist das mit der Brille, ne, was sich natürlich nicht durchsetzt, weil man setzt sich hier eine Brille auf und, ne, also, tut mir leid, und das andere ist dann, dass die Entwickler auch keine Motivation haben, nicht nur, weil die Leute keine überhaupt gar nicht wissen, was da los ist und überhaupt keine Nachfrage stellen, sondern dass sie auch sagen, okay, ja, Google hat zwar jetzt die Tools da zur Verfügung gestellt, aber ja, warte mal, was Apple macht und so, ne? Also so motiviert man eben niemanden. Ne? Und so zieht sich das eben durch, wie gesagt, AR war eines der größten erfolgversprechenden Produkte, was Google sonst so in der letzten Zeit gemacht hat. War nicht sehr vielversprechend, weil es noch nicht mal ansatzweise so aufregend wie AR war. Der neue Messenger von Google ist vielleicht ein großes Ding im Silicon Valley, ja. Und in der USA, wo man offenbar immer noch mit SMS arbeitet, ja, statt mit richtigen Messengern, ne? Also, ist schon abgefahren. Aber okay, ne? Naja. Gut, also Erwartung ist gering bei mir. Ich glaube mal nicht, dass ich hier positiv überrascht werde. Eher noch negativ. Ansonsten, ja, was soll man dazu jetzt noch sagen? Weiß nicht. Ich warte mal ab, wird euch dann entsprechend auf dem Laufenden halten. Natürlich, nächste Woche ist am Sonntag, ist natürlich wunderbar, ne? Aber ich habe ja noch den Montagmorgen zu recherchieren. Muss ich ja früh aufstehen, ja, und dann immer mal gucken, ne? Ob es langweilig für die Konsumenten ist, ne? Dabei müsste das nicht sein, die könnten eben viele Sachen machen, ja. Also es wird wahrscheinlich total langweilig, außer sie bringen eben mehr Details über Stadia, auch konkrete Details über Stadia, ja. Und haben vielleicht noch irgendeinen Dienst, einen Service oder eine Änderung, eine fantastische, die sie total versteckt haben und noch niemand was darüber weiß, und die lassen die dann rausplatzen am 7. Mai, ja, dann wäre es nicht mehr langweilig. Ja, Gmail, ja, ob ihr es glaubt oder nicht, ist vor 15 Jahren, auf den Tag genau heute vor 15 Jahren, ins Leben gerufen worden. Das heißt also auch an einem 1. April. Ja. Übrigens nochmal hier, ich habe es schon mal in der Reviews-Wochensicht gesagt, wer mich kennt, der weiß es schon, trotzdem nochmal, also hier in der Sendung gibt es keine April-Scherze. Ich hasse April-Scherze und ich finde es immer furchtbar, den 1. April, ja, weil man nie genau weiß, was kann man glauben, was nicht. Falls hier irgendetwas drin ist, was tatsächlich irgendwie ein April-Scherz ist, nicht beabsichtigt, dann bin ich selbst drauf reingefallen, ja. Aber ich selbst baue hier gar nichts ein, ja, und ich mache meine Scherze das ganze Jahr über mit den Leuten, wenn ich will, ja, und da brauche ich nicht den 1. April dazu, das ist genau wie Fastnacht, ja, weiß nicht, wenn ich mich verkleiden will, ich verkleide mich das ganze Jahr über, ja, brauche ich nicht an Fastnacht zu tun, ja. Gut, also am 1. April 2004 ist Gmail gestartet und damals hatten viele Leute tatsächlich auch geglaubt, das wäre ein April-Scherz, weil man hat damals mit unglaublichen 1 Gigabyte Datenvolumen das Ganze propagiert. Und da haben die Leute gesagt, ja klar, das kann nur ein April-Scherz sein, war das doch so ungefähr 100 Mal mehr, als was zu dieser Zeit normal war an Postfachspeicher. Heutzutage hat man noch so viel mehr. Ich weiß gar nicht, bei wie viel Gigabyte momentan Google angelangt ist, also frei zur Verfügung für Gmail, weiß ich gar nicht mehr. Es sind jedenfalls etliche Gigabyte mehr. Ich weiß es deswegen nicht mehr genau, weil ich ja schon seit Urzeiten eben so ein Storage Plan habe, wo Gmail mit integriert ist, ja, habe also Webspeicher gekauft und ich muss mal gucken, ob das vielleicht noch irgendwo aufgeschlüsselt ist. Moment, Details, ja genau, Gmail, nein, es ist nicht es ist nicht aufgeschlüsselt, ja, wie viel jetzt Gmail da kostenlos zur Verfügung steht. Aber okay, was soll's. Jedenfalls sehr viel mehr noch. Und damit hat halt eben auch die Siegesserie oder ja der Sieg an sich von Google Mail in der E-Mail-Szene Einzug gehalten. Und natürlich auch die total geniale Oberfläche. Für mich war das damals das sofortige Ende aller E-Mail-Clients. Ja. Ab da wusste ich, ich werde nie mehr einen E-Mail-Client nutzen. Wobei das so nicht gestimmt hat, also auf dem Computer. Ich habe es immer mal wieder probiert, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht ist es doch ganz gut, wenn man das mal nicht macht. Dann gab es noch eine Phase, wo ich ja tatsächlich probiert habe, oder eine ganze Zeit lang eben Gmail nicht mehr genutzt habe. Was heißt eine ganze Zeit lang, es war weniger als ein Jahr. Und da habe ich dann auch verschiedene E-Mail-Programme genutzt unter Linux. Aber ansonsten war es das dann. Ja, und außer das weniger als ein Jahr Unterbrechung bin ich seit 2004 quasi nur im Web per E-Mail unterwegs. Umgekehrt, E-Mail nur per Web. Denn der Gmail-Client ist so gut, wenn es mal einen so guten, richtig flüssigen, genialen E-Mail-Client außerhalb vom Browser gäbe, wäre gar nicht schlecht. Aber ich sehe auch gar keinen Sinn mehr drin, weil das, was dort ist, habe ich dann überall zur Verfügung, ja, und bin nicht angewiesen auf die Mails, die eben bei mir daheim dann vielleicht liegen. Ja. Das ist natürlich auch eine Kombination, IMAP, ne, ganz klar. Aber warum soll ich hier auf verschiedenen Systemen verschieden synken und alles Mögliche, ist doch alles nur Pipifax. Ich habe einen Client und der funktioniert überall, ist doch super. Ja. Auf dem Handy natürlich, klar, hat man seine Gmail-App und da ist dann alles integriert, wunderbar. Also schon eine fantastische Sache und seht ihr, das ist der Unterschied zwischen dem Google von damals mit dieser unglaublichen Dynamik, die unglaublich tolle neue Sachen gebracht haben, und dem Google heute. Traut ihr Google zu heute, dass die so einen Dienst rausbringen, der so einschlägt wie Gmail? Ich nicht. Bei weitem nicht. Damals bei Android war es ja genauso, stellt euch schon mal vor, 2008, ne, als Android so richtig eingeschlagen hat, ne, und das war so ein richtig geiler Moment, ja, wo man gesagt hat, okay, hier, als Google, ne, Google ist wirklich die Nummer 1, was technische Innovation betrifft, ne. Die haben es dann auch geschafft, wegen diesem wahnsinnigen Momentum tatsächlich den Platzhirsch damals in die Ecke zu drängen, und guckt euch an, wo die jetzt gelandet sind, oder soll ich sagen, wo die bis Oreo gelandet sind. Ja? Wahnsinn. Und ich finde es so traurig, wie es momentan bergab geht. Und ich hoffe, dass das Gmail wenigstens weiterhin gut gepflegt wird. Jetzt wurde ja Inbox eingestellt. Ja? Beziehungsweise wird eingestellt jetzt am Was ist jetzt nicht auch am 2. April? Ja, am 2. April wird also Inbox dicht gemacht. Das war ein alternativer Zugangsclient zu Gmail. Also das sind nicht die Mails weg oder so, sondern das war einfach eine neue Oberfläche für Gmail. Ne? Und die allermeisten Funktionen sind jetzt eben in Gmail drin. Da verstehe ich auch die Presse nicht ganz so, was die für ein Mist schreiben, und auch die viele Android-Seiten verstehe ich gar nicht mehr. Also die meisten Funktionen von Inbox sind bei Gmail verfügbar, und alle Funktionen kann man mit Filtern regenerieren. Also Gmail ist dermaßen mächtig durch diese Funktion, es ist kein Problem. Und da gibt es, ich habe das schon letztes Mal gesagt, da gibt es auch Switches, die ihr umschalten könnt, und dann könnt ihr das komplette System anders ausrichten. Hier Inbox-Typ, ja, Default oder Important First oder Unread First oder Start First oder Priority Inbox. Und ich glaube, hier liegt das große Problem. Das müsst ihr auf Default schalten, und dann könnt ihr die Kategorien auswählen. Primär, Sozial, Promotions, Updates und Forums. Ja, und was ihr dann dort anklickt, das wird dann eben, dort wird es eben eingeordnet, und das sind Bundles, nennt sich nur Kategorien, ja, auf Gmail, und das war's. Ja. Und der Rest, wenn ihr, könnt ihr noch ganz verrückte Sachen machen, könnt ihr Filter anlegen, ich habe auch mein Geocaching-Bundle, was weiß ich noch alles, ja, weiß gar nicht mehr, ich habe auch mein Trip-Bundle neu gemacht, ja, also auch das wird automatisch jetzt hier gefiltert und sortiert, und das war's, ja, alles wunderbar, musst du nur einstellen. Aber das scheint ja auch die Presse nicht mehr zu interessieren, die jammert natürlich, klar, wobei an Google halt eben in letzter Zeit auch sehr viel Grund gibt zum Jammern, so viele Dienste wie eingestellt wurden, das ist schon ziemlich bitter. Es kommt halt durch die Umstrukturierung, das ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe mit der Übernahme von Google durch Alphabet, oder die Gründung von Alphabet und die Unterordnung zu Google. Das heißt, Google ist jetzt nur noch ein Rädchen im Getriebe von Alphabet, und Alphabet ist eine Horde von geldgeilen Aktionären, die sich für technische Innovation genauso wenig interessieren wie Nachbars Lumpi. Ja? Die wollen alle nur Kohle, Kohle, Kohle. Das heißt, diese Projekte, die waghalsig sind, die wirklich modern und neu sind, die werden stark zurückgedrängt, ja, während die Cash-Cows versucht werden, weiter hier zu melken, ja, und das ist offenbar das Ganze, die ganze Intention, die eben jetzt noch übrig bleibt bei Alphabet, respektive bei Google dann. Und das ist wirklich schade. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch diese 20% Projekte bei Google? Wenn ja, hat man in letzter Zeit nicht mehr viel davon gesehen. Ja. 20% Projekte, daraus ist auch Gmail entstanden vor 15 Jahren. Das war ein Projekt, da ich glaube, Paul Buchenheiter, der Typ geheißen, glaube ich, ja. Der hat es quasi in dieser 20%, mit diesem 20% Projekt, auf die Welt gebracht, ja. Das heißt, das waren so Projekte, die Mitarbeiter haben quasi 20% ihrer Zeit nutzen dürfen, um zu machen, was sie wollen. Ja. Egal, verrückte, total verrückte, wahnsinnige, irrwitzige Sachen. Ja, und dann kam Gmail dabei raus. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Unter anderem auch noch ein Astronomieprogramm, das Sky, Google Sky oder so hat es geheißen, ja. Auch viele andere Sachen. Teilweise sind sie auch wieder eingestellt worden. Ja. Und teilweise waren sie da halt doch von Erfolg gekrönt. Aber viele gute Sachen sind da entstanden und ja, die können heute gar nicht mehr entstehen, weil es dieses Projekt meiner Meinung nach, soweit ich weiß, nicht mehr gibt. Ja, keine Ahnung. Google ist halt jetzt nur noch eine normale Firma. Ja. Bald haben sie auch Stechuhren und so. Ne? Ja, genau. Nun gut, also trotzdem herzlichen Glückwunsch Gmail und hoffentlich bleibt es für die nächsten 15 Jahre noch in der Qualität, in der Gmail auch momentan noch ist. Und da ist natürlich viel zu tun, da darf man nicht schlafen und da habe ich natürlich Befürchtungen, aber wie gesagt, ich drücke natürlich dem Gmail-Team die Daumen, dass da toll weitergeht. Bei Sony, um jetzt zu den News zu kommen. Da kommt vielleicht jetzt auch der große Knall. Ich hab's ja schon gesagt, ja, dass es nicht mehr lang so weitergehen kann bei Sony. Und offenbar scheint es jetzt tatsächlich der Fall zu sein. Ja, auch hier muss ich wieder sagen, ich hasse es immer recht zu behalten. Was habe ich euch gesagt mit der Problematik, auch mit 5G und so weiter, dass da eben Firmen Probleme bekommen und dass der Willen, weiterhin Projekte oder Sparten zu subventionieren, die nur mit Verlust arbeiten, nicht mehr lange hingenommen wird von den Unternehmen. Und tatsächlich ist es auch wirklich so passiert, offenbar. Die Sony will seine Consumer Electronics Division, ja, nach schweren Verlusten aus der Mobilbranche, also sprich Smartphones, ja, zusammenführen und in eine Gruppe quasi legen, so dass es also keine verschiedenen Consumer Elektronik Division mehr gibt, sondern nur noch eine, wo alles zusammengefügt wird. Ja. Und die Verluste letztes Jahr beliefen sich auf etwa eine Milliarde oder fast eine Milliarde Dollar. Das ist selbst für Sony keine Portokasse mehr, wo die einfach so sagen, naja, ist ja egal. Ne? Sondern das tut weh. Und da muss natürlich was gemacht werden. Leider hat in diesem Zusammenhang dann sich auch Sony nochmal zu Wort gemeldet, beziehungsweise ein Report von Nikkei. Ja. Durch die Umstrukturierung ja, werden bis zu der Hälfte der Smartphone-Division entlassen. Das kann also etwa 2000 Arbeitslose bei Sony bedeuten oder 2000 Kündigungen bei Sony. Ja. Und das ist schon heftig. Und das ist genau das, was ich befürchtet habe. Die Smartphone-Division wird zusammengestaucht. Diese Zusammenlegung ist aber gleichzeitig auch eine Möglichkeit, dass es weiterhin noch Sony-Smartphones geben wird. Ja, denn sind wir mal ehrlich, würden die das nicht tun, dann wäre das Ende der Sony-Smartphones besiegelt. Durch die Zusammenlegung dieser verschiedenen Sparten zu einer Division haben die natürlich mehr Geld insgesamt zur Verfügung und können damit auch Verluste besser kompensieren. Das heißt, wenn zum Beispiel im einen Consumer-Elektronik-Bereich es gut läuft und ich bin mal gespannt, ob der Bereich PlayStation auch damit dazugehört, weil das ist die Cash-Cow von Sony. Ja. Und wenn es da zum Beispiel gut läuft, könnten die damit die Verluste von der Mobilfunksparte wieder ausgleichen, sodass dann letztendlich die Aktionäre zufriedengestellt sein können. Hier, ne, guckt mal, wir haben immer noch Gewinn. Ob die sich damit zufrieden geben, wird sich natürlich zeigen, aber das ist das einzige Mittel, um die Mobilfunksparte momentan noch am Leben zu halten. Es wird knallhart gekämpft und wieder trifft es eine von den Firmen, die meinen, sie müssten Smartphones so teuer machen und keine herausragenden technischen Daten bieten. Ja? Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht auch im eigenen Unternehmen mal auch gucken sollen. Stellt euch mal vor, was mit der PlayStation passieren würde, wenn jetzt auf einmal bei Sony jemand sagen würde, naja, wir machen die PlayStation, machen wir 200 Euro teurer, aber wir machen nur ganz kleine Änderungen, sodass die kaum leistungsfähiger ist als die PS4. Tja, wäre das Ende. Wäre das Ende. Ganz einfach. Ja. Stattdessen wird natürlich ganz anders gearbeitet. Ja, man hat da ganz anderes im Sinn offenbar bei der PS5. Und das ist auch dringend notwendig. Nur bei den Mobilfunkgeräten, da pennen die halt. Ne? Da denken die, man kann noch ein Smartphone für 900 Euro rausbringen mit 3 GB RAM. Die sind halt, was da los ist? Und deswegen ist es auch richtig, dass hier Umstrukturierungen gemacht werden. Ob das hilft, das steht wieder auf dem anderen Blatt. Denn seinen Ruf kaputt machen durch Mondpreise und schlechte Leistung, das geht ganz, ganz schnell. Den wieder zurückkriegen, das wird extrem schwierig, weil die Leute werden dann immer skeptisch sein und werden dann sagen, naja, Moment, Sony, das waren doch die, wo sie teuer waren, oder das waren doch die Krücken, nee, lieber nicht. Also selbst wenn die das beste, geilste, schnellste und zugleich günstigste Gerät rausbringen würden, wäre das eine ziemliche Arbeit, die Konsumenten davon zu überzeugen, dass das wirklich billiger und besser ist. Ja? Vergessen. Huawei muss aufpassen, dass sie sich diesen Ruf von saugute Telefone zu guten Preisen ja nicht kaputt machen. Huawei scheint hier nämlich jetzt auf dem Weg zu schwenken, was auch schon Google beim Pixel falsch gemacht hat, was auch viele andere Firmen schon falsch gemacht haben, unter anderem auch LG, Sony eben, ja, und nicht zuletzt auch HTC. Die gedacht haben, sie könnten eben hier, ja, wenn sie Premium, ja, Premium sind, ne, dann auch Mondpreise verlangen. So geht das nicht, vor allem wenn man den Ruf hat, günstig zu sein. Ja. Damals, als Google die Nexus-Geräte rausgebracht hatte, ja, die hatten ein Schweineangebot, wo wirklich das beste auf dem Markt verfügbare Gerät so günstig war. Ich glaube, das war damals 399 Euro. Ja? Das beste auf dem Markt verfügbare Gerät. das war der Traum, ja, der absolute Traum, wunderbar, klasse, ja, habt's auch sofort gekauft natürlich, ne? Und wo sind die jetzt? Ja, Google Pixel 3, ein Lachblatt zum Preis, das noch lächerlicher ist. Und was Huawei jetzt zum Beispiel mit dem P30 Pro macht, die haben auch noch das P30, ich komme gleich nochmal zu den Unterschieden, ist zwar technisch immer noch sehr, sehr, sehr gut, also technisch kann man da nichts sagen, ne? Aber die Preise sind jetzt noch nicht unverschämt, aber sie sind schon bedenklich nah an dem, was andere eben anbieten, und das wird denen das Genick brechen, die den anderen finden. Ob es für Huawei reicht, weiß ich noch nicht. Die Berichte sind ja überragend, aber das ist ja auch beim Pixel 3 überragend gewesen. Das muss nicht immer was heißen. Ja, also die Tech-News-Dinger, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die bewerten. Offenbar ist es technische Leistung nicht mehr, ja, sondern vielleicht noch, hoffentlich werde ich noch zum Event eingeladen, Artikel, ja, oder ich muss positiv schreiben, sonst gibt's keinen Kuchen mehr bei den Presseevents, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das nicht zu erklären. Beim P30 allerdings, da ist es zu erklären, wenn die Berichte positiv sind. Das P30 Pro, um jetzt erstmal bei dem größeren Gerät zu sein, weil ehrlich gesagt, ich hab keine große Lust mehr, mich mit den kleineren Dingern zu beschäftigen, da mit den Sparversionen. Ja, das ist wirklich, ich hab's einfach satt. Ja. Also 6,47 Zoll Display, ein sogenanntes Curved OLED Display, was immer das auch bedeutet, mit einer FHD Plus Auflösung im Format 19,5:9. Der Kirin 980 mit Dual NPU, das heißt, Power ist schon geboten, 8 GB RAM, klar, darf man natürlich erwarten, bei einem Topmodell, vor allem zu dem Preis, ja, das gibt es ja auch schon für ein paar Euro weniger, ne, von der Konkurrenz aus dem eigenen Haus übrigens, Honor zum Beispiel, ne, und dann gibt es drei Varianten, 128 GB, 256 GB und 512 GB Speicher. Also so langsam kommen die mal aus den Pötten, ja, und bieten zumindest mal ein Modell mit einem halben Terabyte Speicher an. Ja. Samsung hat ja auch ein Terabyte-Gerät im Sortiment, und so kann dann jeder selbst entscheiden, ob er dann genug Speicher nimmt oder ob er dann doch eben wieder so in 2 Jahren heult, warum nicht genug Speicher vorhanden ist, ne? Wenn die großen Games kommen. 4200 mAh Akku, das heißt also, da ist auch viel Power drin. Die Kameras sind da natürlich das Highlight bei diesem Huawei P30 Pro. Da ist zunächst mal eine 40-Megapixel-Kamera, eine 20-Megapixel-Kamera, eine 8-Megapixel sogenannte Periskop-Kamera mit fünffach optischem Zoom und noch eine Time-of-Flight-Kamera, was auch bei dem Honor View 20 dabei ist, also um 3D-Tiefen zu erkennen. Damit hat man also 4 Kameras hinten, und man hat man hat 3 Zoom-Stufen, fünffach optischer Zoom, ein 10-fach Hybrid-Zoom und 50-fach Digital-Zoom. Das war etwas, was im Vorfeld etwas falsch dargestellt wurde. Ich glaube, ich habe da auch mal von einem optischen 10-fach Zoom gesprochen. Das ist nicht korrekt. Lediglich der optische Zoom ist 5-fach lediglich. Ja? Das ist ein echter optischer Zoom. Und ehrlich gesagt, nur der zählt erstmal. Der Hybrid-Zoom, also, naja, das ist die 5-fach-Zoom-Kamera, ja, mit, ja, was weiß ich wieder, wie die das nennen werden, AI-Super-Duper-Über-Algorithmus-Spielerei, ja, dann mit dem 40-Megapixel Bild der Superspektrum Wide-Angle-Kamera, ja, zusammengemischt und daraus wird ein Bild errechnet mit 10-fach Zoom. Gut. Hybrid-Zoom hat man dann. Ja. Schlecht wird der nicht sein, aber auch bei weitem nicht so gut wie ein echter 10-fach optischer Zoom. Das ist klar. Ja. So, in der 50-fach Digitalzoom, das können wir uns schenken, ja, das kann jeder heutzutage schon mit seinem Smartphone machen, ja, auch die, besonders gut übrigens die Leute mit einem 48-Megapixel-Phone, ja, die können dann nämlich eben das Bild so weit einfach heranzoomen, also sprich 50-fach vergrößern, ja, und dann, es gibt da verschiedene Sachen, was man machen kann, ja, entweder mit Blur-Funktion oder eben Interpolation, ja, dann eben, was Interpolation ist ja eigentlich nur vergrößern, ja, aber mit Interpolationsfiltern dann wieder einigermaßen ansehnlich machen, kann jeder machen, könnt ihr auch mit eurem Smartphone machen, je nachdem, wie gesagt, wie viel Pixel ihr habt, ist es dann eben einigermaßen vernünftig oder nicht. Also mit 50-fach Zoom bleibt immer viel Vernünftiges übrig. Auch das dürfte klar sein. So, langer Rede, kurzer Sinn. Front-Facing-Kamera 32 Megapixel. Also Selfies, Leute, ja. Selfies und Videotelefonie. Ne? Aber wenn ihr Videotelefonie mit 32 Megapixel macht, nein, ich sag jetzt gar nichts dazu. Android 9 Pi natürlich drauf, mit der EMUI 9, ganz klar, IP68 Rating, ja, was auch immer, kein Headphone Jack, also kein Kopfhöreranschluss, Typ C, USB, aber aptX, aptX HD, LDAC und LHDC, damit dürftet ihr über Bluetooth ausreichende Qualität haben. Jedenfalls besser als was normale DACs an normalen Smartphones raushauen. Das wird immer gern unterschlagen. Bluetooth 5.0, NFC ist natürlich auch mit integriert. Was anderes wäre unglaublich. Und es wird 5 Farben geben. Amber Sunrise, Breathing Crystal, Pearl White, Aurora und Black. So sieht's aus. Huawei P30, ganz kurz, hat dann nur ein 6,1 Zoll Display, nur 6 GB RAM, da gibt's auch eine 128 GB Version, ja. Natürlich kleinere Akku und die Kameras sind auch etwas anders da. Weniger Megapixel, natürlich nur dreifach optischer Zoom statt fünffach optischer Zoom, keine Time-of-Flight-Kamera und 30-fach Digital-Zoom, fünffach Hybrid-Zoom und dreifach optischer Zoom eben. Also eine ganze Ecke schlechter. Deswegen, wenn ihr etwas über die tollen Kameraleistung vom neuen Huawei P30 hört, dann ist das auf das Pro gemünzt. Das ist, hat eine wesentlich bessere Kamera als das Huawei P30. Ja, Preise, also so ganz feste Preise, muss ich sagen, habe ich jetzt hier in offiziellen Berichten noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil eben auch die Geräte vermutlich nicht in den USA erscheinen werden und ich deswegen hier keine direkten Preise habe. Oder sie sind eben noch nicht ganz offiziell. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, ob Huawei da schon was auf seiner Seite geändert hat. Auf jeden Fall, ja, Huawei P30 Pro. Ich gehe da mal auf Buy in. Na. Wo ist denn? Nanu? Europa. Ja, Lex die Katz. Deutschland ist nicht aufgeführt. Kann das sein? Deutschland ist nicht aufgeführt. Also, in Europa ist es in Deutschland nicht verfügbar. Ja, werden wir bestraft wegen irgendwas? Ja, Regierung war doch brav zu Huawei. Ich weiß gar nicht, was los ist. Bin entsetzt. Okay, ich nehme da mal Frankreich. Vielleicht gibt es da irgendwie was zu sehen preismäßig, na natürlich nicht. Ja, da kann man es vorbestellen ohne Preise. Cool. Jai. Geil. Dann klicke ich mich mal hier durch. Ah ja, hier ist zum Beispiel ein Preis von der Kette Auchan für die 256 GB Version, also diese zwischendrin. Ich denke, das wird auch das sein, was man vernünftigerweise dann auch wählen sollte bei so einem Top-Gerät. Und da kommt das Gerät auf 1099 Euro. Und damit sind wir eben in einem Bereich über 1000 Euro, wo ich sage, puh, das ist schon übel. Ja, also da muss man natürlich auch abwägen. Also ich habe ja mich entschlossen, das Honor View 20, und ehrlich gesagt, nachdem ich jetzt das Preis-Leistungs-Verhältnis hier von diesen zwei Geräten vergleiche, dann ist das quasi eine Bestätigung dafür, dass das richtige Phone ist. Also ich habe auch 256 GB Speicher, auch 8 GB Hauptspeicher, denselben Prozessor, ja, 48 Megapixel Kamera und das Ganze für 649 Euro statt 1099 Euro. Und leistungsmäßig wird dieses Gerät gleichwertig sein. Die Kamera ist hier natürlich besser, das Display vermutlich auch, aber technisch gesehen, leistungsmäßig gesehen, ist es identisch. Ja? Und damit natürlich auch besser, wenn das hier 649 kostet statt 1099. Ja? Okay, gut. Damit haben wir das Thema auch abgehakt. Das P30 Pro wurde als bestes Kameraphone bei DxOMark klassifiziert. Und damit ist es noch vor dem Mate 20 Pro. Und auch der dritte Platz ist an Huawei, das P20 Pro. Jetzt muss ich mal gucken hier. Xiaomi ist mit dem Mi 9 auf dem 5. Platz. Das Galaxy S10 Plus ist auf dem 4. Platz gelandet. Punktgleich eigentlich mit dem Huawei P20 Pro. Ja. Jetzt muss ich nochmal schauen. Irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber Honor wird wohl von DxOMark irgendwie boykottiert oder was? Ja, weil da waren sich eigentlich ziemlich, die Fachpresse ziemlich einig, dass das eine extrem gute Kamera hat. Besser als das Mate 20 Pro. Aber es ist hier nicht, es taucht hier nicht auf. Kein Honor-Gerät taucht hier auf in der Liste bei DxOMark. Von daher kann ich nur spekulieren drauf, dass Honor-Geräte grundsätzlich von DxOMark nicht getestet werden. Weiß nicht, vielleicht muss man ja mittlerweile zahlen dafür, dass man getestet wird von DxOMark. Ja? Weiß ich nicht genau. Aber das würde dann Honor natürlich nicht machen. Die haben auch deswegen keine IP-Rating machen lassen, weil es kostet nämlich Kohle. Und ehrlich gesagt, ich finde es gut so. Das IP-Rating ist ehrlich gesagt auch mehr oder minder nur die Beruhigung für die Leute. Das hat nicht viel auszusagen. Da muss ich selbst das Pixel in Schutz nehmen, ja, das Pixel 1, das auch ohne IP-Rating kam von Google. Das heißt noch lange nicht, dass es nicht wasserfest ist. Ja, also das wurde umfangreich getestet und es war sehr wohl wasserfest. Ja, also das heißt, kein IP-Rating bedeutet einfach, man hat kein IP-Rating machen lassen. Fertig, mehr bedeutet es nicht. Gut, weiter geht's. Das Android 9 Pi gibt's jetzt auch für das Huawei P10 und Honor 8X. Also jetzt kommen auch diese Leute in den Genuss, keine zuverlässigen Benachrichtigungen mehr zu bekommen und die Apps mutwillig geschlossen zu bekommen, ja, vom Betriebssystem und dafür die neueste Betriebssystemversion zu haben. Nein, es hat natürlich noch ein paar andere Vorteile, ganz klar, das wollen wir nicht verschweigen. Wie auch immer, es ist jetzt verfügbar Und das ist ja schön, das ist gut, denn man muss bedenken, das Huawei P10 und das Honor 8X, die haben schon ein bisschen was auf dem Buckel an Zeit, und dass jetzt immer noch ein aktuelles System hier umgesetzt wird, das ist sehr, sehr positiv und sollte eigentlich auch die Sicht auf die Update-Politik von Huawei und Honor jetzt doch mal langsam verändern. Ich habe das ja schon gesagt, schon seit einigen Jahren ist Honor und Huawei einer der besten, was Updates betrifft. Vorher war das nicht ganz so. Ja. Das zeigt hier, dass diese Leute die Telefone nicht so schnell vergessen wie manch andere Firma im Android-Bereich. Smart Glasses soll es auch von Huawei geben. Das war auch ein Thema in der Community. Was soll man sagen? Hier hängt natürlich alles vom Preis ab. Auch hier wird sich zeigen, Huawei, was machen die da für Preise für das Ding? Also, ich sag mal so, es darf nicht viel kosten. Ganz einfach. Also, so ein Smart Glasses darf nicht viel kosten, weil das ist erstmal nicht mehr als eine Spielerei. Ja. Diese Smart Glasses hat keine Kamera integriert. Das war ja eigentlich, wenn man mal überlegt, die Google Glasses, die ist mal eine Zeit lang für eine ausgelesene Elite-Kundschaft gab, ja, die, da war ja der Hauptpunkt war die Kamera, ja. Huawei hat offenbar da gelernt und wollte jetzt nicht diese Probleme bei der Privatsphäre hervorrufen, die so eine Brille mit integrierter Kamera hervorrufen würde, ja, ganz klar, ist vielleicht auch eine intelligente Entscheidung. Somit ersparen die sich die Paranoia von verschiedenen Seiten, ja, und Vorwürfen und bösen Leuten, die jetzt hinter jeder Sonnenbrille gleich Smart Glasses da vermuten oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist dann aber die Frage, wo ist dann der eigentliche Sinn von dem Ganzen? Ich habe ja eben schon mal angesprochen, die AR-Möglichkeiten und die fehlenden Anwendungen, die fehlende Software. Ja. Gerade bei so einer Brille, die eben in die Gläser ein Bild projiziert und kann dann natürlich hier alle möglichen Informationen einblenden. Ja. Dazu muss natürlich die entsprechende Software vorhanden sein, und da bin ich auch, selbst bei Huawei bin ich da skeptisch, ob die vorhanden ist. Naja, ob die Glasses überhaupt hier, oder was, wie die auch immer heißt, ich muss mir das erstmal wieder angewöhnen hier, Smart Glasses, Huawei Smart Glasses, okay. Ob die dann wirklich so heißt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ob die dann wirklich überhaupt jemals nach Europa kommt, ja, ob die überhaupt jemals im Massenmarkt kommt oder ob die auch eingestellt wird nach dem Test wie die Google Glass. Ja, das kann man gar nicht sagen. Aber wenn die rauskommen, dann ja erstmal in China. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob der Markt in Europa vorhanden ist. Dafür, wenn keine Kamera dran ist, hat man wenig Möglichkeiten, was man damit machen kann. Ist eine Kamera dran, hat man ein Problem, dass die Leute dann eben das nicht so toll finden. Jedenfalls die keine Smart Glasses wollen. Ja, also, wie man es macht, man macht es falsch. Zumindest in Europa. In China kann ich mir vorstellen, dass das durchaus ein großer Punkt wäre. Da sind die Leute nicht ganz so paranoid gegenüber neuen Technologien, obwohl vielleicht die das da eher sein müssten als bei uns, ich weiß nicht, oder? Naja, gut, mittlerweile, was sich da so alles tut momentan in der EU, nee, auch nicht mehr paranoid sein müssen, ja, ganz klar. Gut. Samsung bringt das neue Galaxy Note 10 raus, ohne Knöpfe. Alle Knöpfe sollen weg. Alle Knöpfe? Weiß nicht. Was ist denn mit den Lautstärke-Knöpfen? Nein, die sollen weg. Auch keine Power-Buttons und auch kein Bixby-Button. Naja, aber das ist ja ein Gerücht. Ne? Aber es ist vom 27. März, das Gerücht. Von daher gehe ich mal nicht davon aus, dass es ein April-Scherz ist. Oder ist es nur so, dass nur dieser Button in der Mitte eben weg sein soll? Ja? Also nichts Genaues weiß man nicht. Ja? Angeblich soll es eben ein buttonloses Telefon werden. Warum nicht? Das wäre ganz gut. Am meisten interessant finde ich, dass der Außeneinschalter weg ist. Also ich meine, die Lautstärketasten und so, das kann man ja alles ersetzen durch Onscreen-Sachen oder sogar mit Sensorpunkten an dem Gehäuse. Ja, also das sind dann auch keine Tasten, aber man kann trotzdem hier mit den Finger reingehen. Wobei, ich finde es auch ganz intelligent, denn dieses Design ja momentan, dass das ganze Smartphone ein Display ist und nur noch ganz wenig Ränder hat. Da muss man ja auch das Smartphone irgendwie in die Hand nehmen. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon gemerkt, wenn ich so ein Bezel-less Phone in die Hand nehme, dann komme ich oftmals an die Tasten, weil wenn ich das richtig festhalte, drücke ich automatisch auf die Tasten. Ich kann gar nichts mehr anders anfassen. Wie soll ich denn das noch anders anfassen? Ja? Es gibt ja nur noch die Seiten zum Anfassen, das sind die Knöpfe. Ja? Also, von daher ist so ein Buttonless-Telefon eine gute Sache. Aber wie wird das mit dem Außeneinschalter gemacht? Wie mache ich denn da dann ein Hard Reset? Das wird schwierig. Oh nein, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja. Das wird mal wieder das geben. Sollte man das Smartphone nie ausschalten können? Uiuiui. Hoffentlich startet sich dann jede Nacht automatisch neu, sonst haben wir nämlich das typische Android-Problem. Das, ganz ehrlich, das größte Problem, man kommt sich fast vor wie in den 80er zurückversetzt zu dieser Serie, wie hat die nochmal geheißen? IT Crowd, genau, ja. Da muss man wirklich fragen, immer wenn irgendwelche größere Probleme beim Android-Gerät sind, schon mal mit Ein- und Ausschalten probiert. Und ich kann euch sagen, in 80% der Fällen löst das die Probleme. So lange, bis es wieder einfach zu lange dauerhaft an ist und dann gibt es wieder Probleme. Eigentlich gehört das Android-Handy jede Nacht ausgeschaltet. Fertig. Ja, so mache ich es auch und dann gibt es am wenigsten Probleme. Und wenn es doch Probleme gibt, dann sind es echte Bugs. Gut, weiter mit Bethesda. Bethesda bringt The Elder Scrolls als Early Access App jetzt raus. Und das heißt, ihr könnt es schon testen. Als sogenannte Unreleased Version. Beeindruckende Grafik. Ja, ich finde den Test auch ganz gut, denn ich erwarte nicht, dass so ein Spiel bugfrei ist. Hoffentlich kriegen die genug Rückmeldung, damit das Spiel, wenn es dann letztendlich in der finalen Fassung rauskommt, dass es dann so weit gediehen ist, dass die Leute da zufrieden sind. Grafisch hingegen sieht das alles sehr, sehr toll aus, muss man sagen. Und Leute, ihr könnt euch da schon mal drauf gefasst machen, ja, in den nächsten Jahren. Ich hab's ja schon gesagt, letztes Jahr war das ja schon angedeutet, es beginnt langsam die Zeit von den richtigen aufwendigen Spielen auf Android und da müsst ihr euch schon mal gefasst machen drauf, dass ihr entsprechend Anforderungen habt am Gerät, sowohl Power, das heißt Leistung, als auch Speicher. Und wenn ihr euch das Spiel anguckt, wisst ihr sofort, ouch, das wird Platz brauchen auf meinem Gerät und so sieht es dann eben auch aus. Ja. Und das ist ja erst der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Vollpreisspielen. Ich denke, da wird noch einiges kommen. Etliche Entwickler haben da angekündigt, hier an, ja, ich nenne die immer gern Vollpreisspielen für Android zu arbeiten. Leider ist hier dieses The Elder Scroll dann eben kein Vollpreisspiel, auch wenn es qualitativ ein Vollpreisspiel ist, sondern hier geht es wieder mit In-App-Purchases los. Ne? Wie kann es auch anders sein, wenn ich dann sehe, von 2,19 Euro bis 104,99 Euro, dann kommen mir schon wieder die Tränen in die Augen. Ja? Was kann das bedeuten? Ach, ich will es gar nicht erörtern. Ja? Aber ich glaube, das Spiel hat trotzdem Potenzial. Optisch ist es wirklich fantastisch. Und wer will, kann es ja mal selbst ausprobieren. The Elder Scrolls Plates nennt sich das genau. Die ersten Bewertungen sind schon mal ganz gut. Grand Mountain Adventure. Dieses Spiel hätte eigentlich diesmal App der Woche werden sollen. Ja. Leider ist es nicht geworden. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche sogar schon mal erwähnt, dass das Spiel im Kommen ist, denn auch hier habe ich gesehen, beeindruckende Grafik, toller Sound, witzige Spielabläufe. Leider ist alles zur Nichte gemacht worden durch die Steuerung. Ja. Der Entwickler scheint sich darum auch zu kümmern, ja, und es wird da gesagt, also ich, ganz einfach, die Steuerung ist katastrophal, ja, man hat einfach nicht das Gefühl, dass die Steuerung sofort reagiert, und das ganze Konzept, wie das ist mit der Kameraführung und der Markierung, wo man hinfahren muss, ist leider so schlecht gemacht, dass das Spiel komplett ruiniert. Ja, so schade. Der Entwickler sagt zwar, sie hatten auf ihrem Huawei P20 Lite keine Probleme, beziehungsweise, sie hatten ein paar Probleme auf dem Huawei P20 Lite, und jetzt wollen die noch wissen, was für ein Smartphone ich habe. Das werde ich dann natürlich auch sagen, aber ich glaube nicht, dass es damit was zu tun hat, sondern das ist eigentlich die allgemeine Steuerung, die da drin ist. Es wäre wirklich gut, wenn da alternative Steuerungsmethoden vielleicht genutzt werden können, aber auch das ganze Konzept des Downscrollen, ja, auf dem Smartphone ist wirklich sehr seltsam anzumuten. Dann bewegt sich die Kamera frei Schnauze. Das heißt, man steuert irgendwo hin und dann dreht sich die Kamera und dann will man natürlich hier mit der Kamera mitgehen und dann stellt man fest, jetzt hat man die komplett falsche Richtung gesteuert. Also es ist wirklich nicht glücklich gemacht. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil das Spiel hat sehr viel Potenzial. Ich habe deswegen trotzdem 3 Sterne vergeben, aber da muss ich nochmal mit dem Entwickler natürlich hier korrespondieren, nochmal zurückschreiben, was das Sache ist. Und aber ich sehe da eigentlich auch keine große Möglichkeit, dass das geändert werden kann. Da müssten die das ganze Konzept von der Kamera im Prinzip ändern, dass das noch was wird. Sehr, sehr schade. Also Grand Mountain Adventure ist definitiv nichts für mich. Vielleicht ist das was für euch. Der Download ist kostenlos in der Demo-Version beziehungsweise in einer normalen Version. Die Vollversion gibt es dann per In-App-Purchases für 4,99 €. Nvidia scheint an einem neuen Shield-TV zu arbeiten. Ist ja unglaublich. Und natürlich wird alles möglich versprochen, 4K, HDR, beziehungsweise offiziell haben die noch gar nichts versprochen. Das ist ja alles nur unter vorgehaltener Hand. Aber einige Fotos sollen angeblich schon aufgetaucht sein. Wo kommen die her? Keine Ahnung. Also es wird jedenfalls gemunkelt, dass an einem neuen Shield TV gearbeitet wird. Obwohl ich noch nicht weiß, wie weit das hier fortgeschritten ist, ja, wollte es dennoch schon mal sagen, denn es gibt ja viele Fans von den Shield-TV-Geräten und gerade im Hinblick auf diese Ankündigung von Google mit der Plattform Stadia, ja, ist natürlich ein neues Shield TV durchaus sinnvoll. Ja? Nicht, dass jetzt unbedingt so ein High-End-Gerät gebraucht würde für das. Das ist ja genau das, was eben nicht erforderlich ist bei Stadia. Aber sagen wir mal, im Paket könnte das ja was werden. Da kann man normale Android-Games drauf machen und auch Stadia-Games. Da wäre das markttechnisch jetzt eigentlich ganz gut, wenn das Nvidia jetzt machen würde. Ja, also ist doch eine gute Geschichte. Also Shield TV wird wahrscheinlich erneuert werden. Wenn ich mehr weiß, werde ich es wieder sagen. Neue Funktionen auch für Google Duo. Da wird ja jetzt permanent immer mehr entwickelt. Nur ganz kurz ein neuer Contact Screen. Muss ich sagen, war auch dringend notwendig. Der alte Contact Screen, ich weiß nicht, wer sich denn ausgedacht hat, aber so richtig nützlich war der nicht. Der neue ist da um einiges besser. Audio-Messages kann man jetzt verschicken. Ging das nicht auch? Das ging doch schon vor. Oder ging das nur mit Video-Messages? Weiß ich nicht. Ich dachte immer, das würde auch mit Audio-Messages gehen. Keine Ahnung, ob das jetzt was Neues ist. Naja, egal. Das Ganze kommt auch dann mit einem Server-Update rüber. Gut, ja. Eine Verbesserung von Duo ist immer gut. Es müssten nur noch die Leute anfangen, das Duo auch zu nutzen in Europa. Übrigens in China und so ist das auch wieder der Riesenhammer, ne? Weil da hat man irgendwie keine Angst, auf einmal auf dem Bildschirm zu erscheinen. Ich habe das schon mal erzählt. Also jeden, der ich frage, der hat da Bedenken. Irgendwie haben die Leute Angst, da sich selbst irgendwie zu sehen, ja. Ist genauso das Typische, weiß nicht, ob der das auch gemacht hat, so in der Schule, ne? Wenn ihr dann irgendwie mal auf Video was aufgenommen wird, damit ihr eure Körpersprache auch selbst mal sehen könnt, da sind die Leute ausgeflippt. Da wurde Panik geschoben, Mädels haben geweint. Unglaublich. Naja gut, irgendwo ist es doch total paranoid, also nicht paranoid, wie sagt man, schizophren. Ja. Auf der einen Seite haut man sich die Selfies gerade so um die Ohren, auf der anderen Seite, ne, Video, oh Gott, nein, ich will deine Selfies, ich will mich nicht sehen, ich will niemanden sehen, oh Gott. Ich verstehe die Welt nicht mehr, ganz ehrlich. Eigentlich ist das doch, naja, lassen wir das. Es ist die Zukunft, oh Gott. Neue offene Chat-Hoffnung soll auch die Zukunft sein. Der Open-Source-Szene, sie machen's, sie wollen chatten. Revolutionieren. XMPP ist ja gescheitert, wissen wir alle. Ja, funktioniert. Wird immer funktionieren. Naja, ich weiß nicht, immer ist ein langer Begriff. Aber jetzt soll was Neues kommen. Chatten per Mail. Ja, das ist doch meine Idee. Ihr habt meine Idee geklaut. Was habe ich denn gesagt? Chatten per Mail. Das ist die Zukunft. Ja, ist ganz klar. Warum? Jeder hat eine verdammte E-Mail-Adresse. Ja, warum nimmt man dann diese E-Mail nicht? Man braucht doch nur einen Client dafür, wo die E-Mails als Chat-Nachrichten interpretiert. Gut, die gehen hier ein bisschen weiter. Denen wird es quasi über den IMAP-Server direkt geregelt, so dass, um die Nachrichten auch wirklich in Echtzeit zu übertragen, ja, wird dann eben eine serverseitige Software installiert, außer es wird bereits die Version 4.1 von IMAP verwendet, dann geht es auch ohne, dass man weitere Sachen installieren muss als Betreiber, und somit stehen natürlich jede Menge Leute sofort zur Verfügung. Ja? Das heißt, ihr könnt dann mit diesen Leuten chatten. Noch ist hier nicht ganz klar, was das im Endeffekt bedeutet. Theoretisch ist es ja möglich, dass wenn jemand zum Beispiel eben keine solche Software hat, dann kriegt er die Chatnachrichten ganz normal in sein E-Mail-Postfach und kann die von dort aus beantworten. Ja? So sollte es normalerweise sein. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. COI, was ist das? COI? Keine Ahnung. Heißt der Standard, und die erste App, die das benutzt, ist OxTalk. OxTalk. Ja, Noch ist er nicht verfügbar, ist in einer, ist jetzt in der Entwicklung, aber es wird im Herbst mit einem fertigen Produkt gerechnet, im Herbst. Ne? Allerdings, ich muss auch sagen, ich bin ja Open Source Fan, aber wenn es heißt, Open Source Community macht einen WhatsApp-Konkurrenten, Mist, das habe ich jetzt schon so oft gehört. Meistens scheitert es schon alleine an dem Verständnis dafür, was nicht Open Source Fans eigentlich wollen. Ja, bunte Bildchen, Icons, mittlerweile auch Videointegration, ja, Sound, alles Mögliche. Und ich habe auch keine Lust mehr zurückzustecken, also zurückzugehen, ja, mit diesen Sachen. Text-Messages, auch mit Messengern, war bei mir gestern. Heute sind es Multimedia-Messages mit allem Möglichen dran. Und wenn dann sich Entwickler noch im Jahr 2019 weigern oder nur widerwillig Emojis zur Verfügung stellen in ihren Clients, dann heißt es bei mir, das war's. Die haben den Kontakt zur Realität verloren. Ja? Oder wollen ihn halt nicht. Es ist ja klar, die Leute, die sowas machen, die machen das eben halt auch für sich selbst teilweise und die sehen da vielleicht keine Notwendigkeit, die sind auch mit kryptischen Sachen einverstanden, ja. Mittlerweile, so nach 20 Jahren, haben sich dann auch vielleicht mal so die Text-Emojis durchgesetzt, also die kann man jetzt machen, ohne gemaßregelt zu werden von den Open-Sourcler. Früher war das noch so, wenn ihr den benutzt habt, dann wart ihr gleich unten durch, ne? Weil das ist ja Kinderkacke, ne? Also komplett anderer Bereich und deswegen waren die halt auch nicht kompatibel, diese Sachen zu der Popkultur sozusagen, zu den normalen Nutzern. Und deswegen war das alles immer ein Big Fail. Ja. Und eins auch noch, was ich hoffe, dass es gut wird bei diesem Projekt, einfach muss es sein. Einfach. Das heißt, maximal, und das ist schon die Hürde, die viele wahrscheinlich gar nicht erst nehmen wollen, maximal eine App installieren. Alles andere muss automatisch funktionieren. Fertig. Punkt aus Ende. Arkos bringt ein Familientablet, noch ganz kurz will ich das erwähnen, ein Familientablet auf den Markt, das eben speziell für Gesellschaftsspiele sein soll. Naja, mit 3 GB RAM und 32 GB internem Speicher wird auch nicht viel mehr möglich sein. Allerdings als kostengünstiges Zweit-Tablet vielleicht, das eben auch von der ganzen Familie genutzt werden kann, das ist dann vielleicht schon interessant. Das eigentlich Gute daran ist, dass dieses Teil ein 21,5 Zoll Display hat. Trotz dieser mageren Ausstattung, denke ich, kann man dann zumindest einige Sachen besser machen als mit so einem kleineren Tablet. Beispielsweise Filme schauen mal, ne? Und so weiter. Aber das bringt durchaus, wenn man dann wieder sieht, in Verbindung mit zum Beispiel so Kartenspiele, was sich der Hersteller eben so vorstellt, und solche klassischen Brettspiele, ja, wie Carcassonne, Monopoly, Scrabble und so weiter, ja, dass die dann eben zusammen mit verschiedenen Leuten auf diesem Screen gespielt werden. Dann legt man also diesen 21,5 Zoll Boliden da auf den Tisch und dann können da die Leute von verschiedenen Richtungen aus eben interagieren mit dem Teil. Was ich eigentlich ganz cool finde, ein neuer Ansatz mal. Für den Preis kann man es auf jeden Fall mal probieren, denn angeblich soll das Teil nur 249 Euro kosten. Ja, und wer weiß, vielleicht liegt hier gegen Ende des Jahres auch so ein Tablet bei mir auf dem Tisch. Ja, weil die alten Tablets hier, die sind mittlerweile alle schon ein Sicherheitsrisiko, weil die schon Ewigkeiten nicht mehr geupdatet werden. Und die sollte man jetzt vielleicht nicht mehr nutzen und da muss ein Ersatz her. Oh, so ein Teil ist doch gar nicht so schlecht. Mit so einem riesen Ding, riesen Display, gar nicht übel. Also Arkos hat sich da zumindest mal wieder zurückgemeldet und mit einem interessanten Konzept. leider eben wieder mit sehr, sehr schwacher Ausstattung. Ob das wirklich was bringt, mit so wenig Speicher, wird sich dann zeigen. Ja. Ich muss mir das noch überlegen, was da für Anwendungen möglich sein könnten. Okay, ja, also für die Community, ich habe es ja schon fast gesagt, wir sind schon wieder bei 1 Stunde 20 Minuten, bleibt nicht mehr viel Zeit, sorry Leute, ich kann es leider nicht ändern, es war halt mal wieder ein Gequatsche, ich weiß. Eins möchte ich aber erwähnen, dass vom Alexander wurde etwas gepostet, und zwar das so ein Konzept E-Pad, also ein E-Paper Display mit Zeichenstift und so weiter, da kann man jetzt auf Kickstarter dafür Geld loswerden. Die Ausstattung ist natürlich sehr mau. Der Alexander schreibt da, das Konzept dieses E-Paper-Tablets ist interessant, aber mit dieser Hardware-Ausstattung, zum Beispiel 2 GB RAM, ist es leider eine Totgeburt. Ich würde es aber gut finden, wenn die Idee überlebt und in ein anständig ausgestattetes Produkt fließen würde. Ich meine, es kommt darauf an natürlich, wie man das hier so sieht. Also ich weiß ja, ich bin natürlich technische Leistung kann man nie genug haben, das ist ganz klar. Und bei 2 GB kommen auch schon wieder die Tränen in die Augen. Auf der anderen Seite ist das ja ein elektronisches Blatt Papier sein. Da würde ich sagen, ist eher der Preis interessant. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, ist der Preis jetzt mittlerweile bei 449 in den Gerüchten. Und das ist natürlich, klar, deutlich zu viel. Ja? Deutlich zu viel. Und das wird wahrscheinlich der Knackpunkt sein. Schmeißt dieses E-Pad, dieses E-Paper von 99 Euro raus und alles ist wunderbar. Dann ist es auch mit 2 GB ausreichend, weil ich denke, für die Anwendung, ja, das Zeichnen, Schreiben und Lesen auf diesem elektronischen Papier werden die 2 GB Speicher, denke ich, auch ausreichen. Man wird nichts anderes groß machen können damit. Ja? Vielleicht noch E-Mails checken. Ja? Weil das ja auch ein so ein E-Ink-Display ist. Ja? Also da ist nichts mit Spielen oder Filme gucken oder Ähnliches, und entsprechend wenig Anforderungen gibt es da dann natürlich auch an die Hardware. Ja. Naja. Also, wie gesagt, da stört mich jetzt weniger die Leistung als der Preis, weil ein E-Paper, ein elektronisches Papier für 449 Euro, nö. Da kriege ich einen Lebensvorrat an normalen analogen Notizbüchern. Ja, also, ja, weil im ersten Moment ist mir eingefallen, Mensch, da könnte ich meinen Planer gut umsetzen, mein Planungskonzept, das ich da entwickelt habe. Und dann bräuchte ich eben kein normales Papier mehr zu benutzen, dann kann ich dieses E-Paper dafür benutzen. Ja. Aber ja, wie gesagt, für 449 Euro, dann, ja, dann nehme ich lieber mein normales Notizbuch wieder. Genau. Ja, dann hat der Chris auch noch was geschrieben über den GPU Turbo 3.0 in der EMUI 9. Bei den Huawei und Honor Geräten, auch da muss ich sagen, ist eine schöne Sache. Die Gamer werden ja im Moment von Honor und Huawei besonders verhätschelt, sage ich mal, ja. Und deswegen, ich fand diesen GPU Turbo immer schon ziemlich genial, weil man kriegt quasi höhere Leistung, ohne dass man sich ein neues Gerät holt. Das war so eine Art, wie so eine versteckte Funktion, die war wohl noch nicht ganz so bereit, und jetzt werden die eben aktiviert durch ein Software-Update, und das finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Nicht schlecht. Okay, wie gesagt, ich kann leider nicht mehr darüber machen, wir sind schon viel zu lange über der Zeit drüber. Und deswegen komme ich jetzt auch gleich zur App der Woche. Das ist diese Woche Pocket City, weil es ja eben Grand Mountain da nicht geschafft hat. Grand Mountain Adventure, genau. Pocket City, das Spiel habe ich jetzt seit einiger Zeit schon im Auge und habe mir jetzt die Vollversion gekauft von dem Teil. Und muss sagen, ich bin begeistert, vor allem natürlich durch den Sandkastenmodus. Die Grafik ist sehr schön gemacht. Die Schwierigkeit ist genau ausbalanciert, sage ich mal, zwischen Frust und Spaß beim Spiel. Im Sandkastenmodus, da habt ihr natürlich unendlich viel Geld, ihr könnt machen, was ihr wollt quasi. Ja. Natürlich muss man auch da aufpassen, dass man zum Beispiel die Gleise plant richtig oder dass man eben die Stadt richtig plant, damit alle Strom haben und Wasser zur Verfügung steht und so weiter. Aber man kann ja alles so umbauen, wie man will, da man eben unendliche Mittel zur Verfügung hat. Der Traum eines jeden Bürgermeisters, ja, unendlich viel Geld zur Verfügung und ruckzuck steht die Metropole, ne? Das geht. Da muss ich dann natürlich sagen, sieht man aber auch schnell, wo die Grenzen sind bei dem Game, denn es gibt nicht sehr viel, was man dann noch weiter bauen kann. Es gibt insgesamt nicht so viele Möglichkeiten. Man hat ein paar Wahrzeichen, aber halt nicht so viele, wie ich mir wünschen würde. Ja, also man hat nichts wirklich Monumentales. Ja, man kann sich Pyramiden bauen oder so, aber ja gut, manche sagen, das ist monumental, aber jetzt hier in dem Spiel ist es nicht das wirklich Herausragende dann, ja. Und natürlich in der normalen Version oder in der normalen Spielart muss man, um die Sachen erstmal zu bekommen, sowas wie eine Pyramide, muss man natürlich unendlich viel Geld erst kriegen, ja, und das ist natürlich auch kompliziert, da muss man also viele Stunden arbeiten und planen, bis man dann letztendlich sich sowas auch leisten kann. Dann gibt es noch Events, die man machen kann, Raketenstarts beispielsweise, so Weltraummissionen, ja, und Blockpartys kann man geben und Autorennen kann man fahren, ja, Moral ist sehr zweifelhaft, aber auf jeden Fall, also man kann sie nicht fahren, sondern man kann sie veranstalten lassen, das geht dann automatisch. Aber okay, immerhin gibt es ja was, nur das war's dann auch. Also ich würde mir sehr viel mehr Events wünschen, ich würde mir sehr viel mehr Wahrzeichen wünschen, sehr viel mehr Möglichkeiten, zum Beispiel Parks und so weiter. Es gibt nur zwei Parks, ein kleiner und ein großer, ja. Das ist zu wenig, muss man ganz klar sagen, wenn man das zum Beispiel im Vergleich mit SimCity sieht. Nur der große Vorteil ist eben, dass man hier überhaupt so einen Sandkastenmodus hat in der Vollversion. Und das fehlt bei SimCity leider. Das heißt, da hat man vielleicht viel mehr Möglichkeiten, aber man kann sie einfach nicht ausnutzen. Hier ist es auch so, dass die Balance ganz gut gehalten ist, wie ich schon gesagt habe. Denn es ist nicht so schwer, dass man es nicht auch im normalen Modus schaffen kann, ja? Sondern man kann auch hier das Ganze reißen. Nichtsdestotrotz ist dann eben das Problem, dass es zu wenige Möglichkeiten im Endeffekt gibt, was man dann eben noch erreichen kann. Dennoch, Grafik schön, Sound schön, Idee schön, Gameplay toll, hat viele Stunden mich gefesselt an das Handy, ja, und so soll es auch sein, wenn man sich ein Vollpreisspiel holt oder ein Spiel holt eben. Auch gibt es hier, wenn ihr euch die Vollversion holt, keine Microtransactions. Keine, das heißt, ihr habt das volle Spiel komplett zur Verfügung, das gefällt mir sehr gut. Um reinzuschnuppern gibt es die Version, die mit Werbung funktioniert, aber auch wenn diese Werbung nervt, man kann da reingucken und natürlich verschwindet die Werbung und man kriegt einen Sandkastenmodus freigeschaltet, wenn ihr die Vollversion holt. Eins noch ist, ihr müsst eure Stadt unbedingt sichern, wenn ihr sie übertragen wollt in die Vollversion. Sichern, dann kriegt ihr einen Code. Den Code gebt ihr in der Vollversion wieder ein und dann wird eure Stadt quasi geladen von einem Cloud-Server. Ja? Ansonsten würdet ihr eure Stadt verlieren. Also bitte das machen. Ja, die Vollversion kostet, glaube ich, 3,99 €, wenn ich es richtig weiß. Die Testversion kriegt ihr natürlich kostenlos im Play Store. Pocket City von Code Brew Games. App der Woche. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Antcast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit auf Line. In der Line-Community, dort ist der beste Platz für solche Sachen. Auch bei YouTube könnt ihr noch Kommentare ablegen. Mal sehen, wie lange das noch geht in Europa. Die Links und Informationen findet ihr sowohl unter YouTube als auch unter antcast.thenetcast.com. antcast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.